Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, in Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, beim letzten Mal haben wir uns unterhalten über verschiedene Themen, die alle mit dem Thema der Tahara natürlich zu tun haben. Es ging um die Gefäße und die Aufbewahrungsbehälter und was dazu gehört. Und das letzte, worüber wir uns unterhalten haben, war veränderte Tiere und wie man von ihnen und welche Teile man von ihnen profitieren darf, benutzen darf und unter welchen Bedingungen. Weil das auch in dem Zusammenhang steht, denn veränderte Tiere sind, auf Arabisch nennt man sie Maita, und sie sind Najis, das heißt, sie sind unrein, islamisch gesehen unrein. Und heute beginnen wir mit einem neuen Unterkapitel zum Thema der Tahara, und zwar also der Reinheit. Und es geht jetzt darum, sich nach der Notdurft zu reinigen. Nachdem nun klar ist, was rein ist und was unrein ist, stellt sich jetzt die Frage, wenn jemand sich verunreinigt hat, wie er sich davon wieder löst, wie er sich davon wieder reinigt. Und insofern heißt dieses Kapitel Istinja. Auf Arabisch ist den Ja. Auf Deutsch übersetzt, sinngemäß bedeutet es, sich nach der Notdurft zu reinigen. Das Wort ist den Ja kommt vom arabischen Wort Naja. Und Naja hat verschiedene Bedeutungen, unter anderem auf Qata'a, das heißt trennen, abschneiden. Und für diejenigen, die ein bisschen Arabisch kennen, wenn man sagt Isti oder Ista, dieses Sin und dieser Ta-Buchstabe vor einem Verb beinhaltet normalerweise, dass man nach einer Sache strebt, dass man nach einer Sache verlangt. Das heißt also, hier geht es darum, etwas zu trennen, und gemeint ist natürlich konkret, man möchte seinen Körper trennen von dieser Unreinheit, sodass man mit dieser Unreinheit nichts mehr zu tun hat. Und das heißt mit anderen Worten, man will sich reinigen, sauber machen. Das ist das, was man unter Istinja versteht. Im Allgemeinen wird dieser Begriff für die Reinigung nach der Notdurft verwendet, wenn man Wasser verwendet. Aber kann sich auch verwenden auf die Reinigung mit Scheinen oder Papier und Ähnlichem. Deswegen das Oberthema heißt Istinja, und beide Formen der Reinigung werden in diesem Kapitel behandelt. Wir werden inshallah, dieses Kapitel heißt auch nach manchen Gelehrten Istitaba, aufgrund eines Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar ein Hadith, der uns auch sowieso interessieren wird, deswegen ziehen wir ihn jetzt an dieser Stelle vor. Und zwar berichtet uns Aisha radiallahu ta'ala anha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sie sagte, إذا ذهب أحدكم, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه. Und zwar hat der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم in diesem Hadith angeordnet, dass wenn man zur Toilette geht, zur Verrichtung der Notdurft geht, dann soll man mit sich drei Steine schleppen oder tragen oder nehmen. Und dann sagt er فليستطب. Und فليستطب kommt vom Wort Taba, und Taba bedeutet gut werden oder hat auch andere Bedeutung, kann auch wenn das Essen sagt man, es wird nicht reif, sondern das Essen wird gekocht, ne? Gar. Ja? Gar werden. Und deswegen dieser Begriff oder dieses Kapitel nennen auch manche Gelehrte statt Istinja Istitaba. Nur falls man mal den anderen Begriff gehört hat, beides bedeutet das Gleiche. Und auch in einer anderen Überlieferung heißt es, dass Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass er den Gesandten Allahs, dass er Folgendes gesagt hat: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا غلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Das heißt, Anas berichtet, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم, wenn er den Abort betrat, gemeint ist, zur Toilette ging, sich entfernte, um seinen Notdurft zu verrichten, dann sagte er, dann habe ich immer, ich und ein anderer Junge zusammen, wir haben einen Eimer, Sack oder wie auch immer, Wasser getragen und einen Stock. Und er hat dann mit dem Wasser seine Notdurft, er hat sich dann gereinigt mit dem Wasser. Okay? Und der Begriff, der hier verwendet ist, ist Yestenji, und deswegen heißt dieses Kavet Istenja. Was darauf hinweisen soll, dass die Gelehrten bei der Auswahl der Kapitelnamen sich ebenfalls auf die von Allah an seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbarten Worte richten, denn es gehört zum Anstand, dass man möglichst die Religion wortgetreu wiedergibt, anstatt dass man eigene Begriffe verwendet. Deswegen ist es besser und der Wahrheit näher, dass man lernt, welche Begriffe der Prophet sallallahu alaihi wasallam verwendet hat. Wir lesen wie immer gleich den Satz oder den Abschnitt, den wir behandeln möchten. Aber noch ein kurzes Vorwort, dass sich reinigen nach der Notdurft ist auf drei Säulen aufgebaut. Das heißt mit anderen Worten, diese folgenden drei Dinge gilt es im Folgenden zu untersuchen. Einmal, wovon man Istinja macht. Dann als zweites, womit man Istinja macht und die Art und Weise, wie man Istinja macht. Das heißt also, das erste, wovon man Istinja macht. Man macht Istinja grundsätzlich von allem, was Najis ist und vorne oder hinten austritt. Das heißt, sowohl durch das Geschlechtsteil als auch durch den After. Was vorne oder hinten austritt, auf Arabisch das vorne nennt man Qubul und hinten nennt man Dubur. Beides, was dort austritt an unreinem Material, davon macht man Istinja. Sollte etwas austreten, das Tahir ist, braucht man kein Istinja machen, es sei denn, es tritt mit einer Feuchtigkeit aus und ist verunreinigt worden. Denn möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch vor jeglicher Art von Krankheiten bewahren, aber sollte zum Beispiel Steine austreten, wie manche Leute, die an einer bestimmten Erkrankung leiden, oder sollten bei manchen Leuten sogar Würmer austreten und ähnlichem, dann diese Sachen sind an sich normalerweise tahir, also gesetzlich betrachtet rein. Aber wenn sie austreten und durch den Ort, in dem sie drin waren, verunreinigt worden sind, das heißt, es ist eine Feuchtigkeit darauf, dann ist natürlich das eine Verunreinigung, die man durch Istinja wiederum reinigen muss. Das bedeutet aber auch, dass wir Alhamdulillah, wenn jemand einen Wind fahren lässt, deswegen keinen Istinja machen muss, und das gilt bei der Ahl Sunnah im Gegensatz zu der Ahl Bid'ah wie Al-Imamiyyah, die das den Leuten sagen, dass sie das machen müssen. Das ist wovon man Istinja macht. Dann natürlich, womit man Istinja macht, die Antwort lautet, das ist die zweite Säule, das heißt, ohne die der Istinja nicht vorstellbar ist. Die zweite Säule lautet, womit man Istinja macht, und die Antwort lautet in erster Linie Wasser, weil Allah subhanahu wa ta'ala das Wasser herabgesandt hat, damit wir uns damit reinigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie in dem Hadith von Anas, den ich gerade eben vorgelesen habe, auch Wasser verwendet hat. Und an zweiter Stelle darf man auch Steine verwenden und alles, was die gleiche Wirkung wie Steine hat. Und der Beweis dafür ist der andere Hadith, den ich gerade erwähnt habe, von Aisha radiallahu ta'ala anha in An-Nasai. Und insofern wissen wir, dass beide Arten der Reinigung gesetzlich sind und erlaubt sind und absolut unproblematisch sind. Und die dritte Sache ist die Art und Weise, über die wir uns inshallah im Laufe des Textes unterhalten werden. Der erste Abschnitt ist ein bisschen länger, aber ich werde ihn trotzdem einmal vorlesen. Wir versuchen uns zu konzentrieren auf das, Allah subhanahu wa ta'ala uns lehrt, was wir nicht wussten, und auf das wir das umsetzen, was wir lernen. Er sagte, nach Notdurft reinigen. Es ist mustahab, wenn man den Abort betreten will, im Namen Allahs, ich suche Zuflucht bei Allah vor den männlichen und weiblichen Satanen zu sagen. Und nach dem Verlassen deine Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, der das Übel von mir genommen und mir Wohlbefinden geschenkt hat. Mit dem linken Fuß zuerst zu betreten und beim Hinausgehen mit dem rechten. Im Gegenteil oder im Gegensatz zum Betreten der Moschee und beim Ausziehen von Schuhen. Mustahab ist es ebenfalls, sich auf sein linkes Bein zu stützen, sich im Freien zu entfernen, sich vor den Blicken anderer zu schützen, für den Urin einen lockeren Boden zu wählen, sich nach dem Urinieren mit links abzuwischen, indem man von Anfang des Gliedes bis zur Eichel dreimal fährt, es dreimal schüttelt und sich zum Reinigen wegbewegen oder wegzubewegen, wenn man befürchtet, Verunreinigung abzubekommen. Hier stecken natürlich viele Angelegenheiten drin, die es jetzt gilt, inshallah, im Einzelnen näher zu betrachten. Erst als einmal, er sagte, es ist mustahab, also das ist eine ganze Aufzählung von Angelegenheiten, die alle mustahab sind, während man die Notdurft verrichtet. Alles gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, sogar wenn wir unsere Notdurft verrichten, dass wir seine Zufriedenheit erlangen können. Und genauso wie er subhanahu wa ta'ala das nicht braucht von uns, genauso braucht er unsere Gebete nicht, subhanahu wa ta'ala. Aber er hat uns hier und da eine Möglichkeit gegeben, dass wir zeigen, dass wir den Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen und damit wir dadurch die Belohnung bekommen. Und deswegen kann es sein, dass jemand, der auf so Kleinigkeiten achtet, viel besser dasteht bei Allah subhanahu wa ta'ala als jemand, der sagt, der solche Sachen auslässt aus Unwissenheit. Und was stört dich daran, oder was stört dich, dass wenn du zum Beispiel die Toilette betrittst, sie mit dem linken Fuß zuerst zu betreten? Wenn du das machst für Allah Azza wa Jal, Allah wird dich dafür belohnen, alles wird Allah dem Herrn der Welt. Er sagt, es ist mustahab, wenn man den Abort betreten will, ein bestimmtes Gebet zu sprechen. Erst einmal, was bedeutet der Begriff mustahab? Der Begriff mustahab ist ein Urteil, auf Arabisch ein Hukm, und bedeutet per Definition eine Tat oder eine Aussage, für die man belohnt wird, wenn man sie macht, aber nicht zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man sie absichtlich weglässt. Das heißt also, diese Sachen, die wir gerade eben erwähnt haben, im Grunde genommen, sind alle Dinge, für die du belohnt wirst, wenn du sie tust, aber wenn du sie versehentlich oder absichtlich weggelassen hast, dann ist das kein Problem und du hast keine Sünde begangen und du wirst danach am Tag der Auferstehung nicht gefragt werden. Dieser Begriff Mustahab ist bei den meisten Gelehrten ein Synonym für Sunnah. Sunnah natürlich hat verschiedene Bedeutungen, okay, aber eine der Bedeutungen von Sunnah ist ebenfalls eine Tat oder eine Aussage, für die man belohnt wird, wenn man sie tut, und wenn man sie unterlässt, wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Es ist mustahab, wenn man den Abort betreten will, folgenden Dua zu sprechen. Der Abort meint die Stelle, an der man seinen Notdurft verrichten möchte. Der folgende Dua heißt auf Arabisch Bismillah A'udhu Billahi Minal Khubuthi Wal Khaba'ith. Im Namen Allahs, ich suche Zuflucht bei Allah vor den männlichen und weiblichen Satanen. An dieser Stelle als Information, es gibt zwei verschiedene Überlieferungen desselben Hadithes. Die eine Überlieferung sagt, genau wie ich gerade eben vorgelesen habe, Al-Khubuthi wal-Khaba'ith. Al-Khubuth, auf Arabisch ist der Plural von Khabith. Und Khabith ist jemand Übles. Und gemeint ist natürlich die männlichen Satane. Warum? Weil der Begriff danach Khaba'ith ist der Plural von Khabitha. Und das ist eine weibliche, üble Person. Und gemeint sind die Satane. Aber es gibt eine andere Überlieferung desselben Hadithes, die stärker ist und von mehr Überlieferern überliefert worden ist. Statt dass man sagt Al-Khubuthi, sagt man Al-Khubuthi. Al-Khubuthi. Das heißt, das Ba, für die Arabisch sprechen, hat keine Dhamma, sondern es hat eine Sukun. Al-Khubuthi. Okay? Und der Unterschied in der Übersetzung würde sich wie folgt bemerkt machen, jetzt an dieser Stelle. Man würde jetzt sagen, im Namen Allahs, ich suche Zuflucht vor dem Übel und vor den Satanen. Also an erster Stelle war es die männlichen und die weiblichen. Und die zweite Überlieferung ist, dass man Zuflucht sucht vor allem Übel und, in Klammern, besonders, Klammer zu, den Satanen. Insofern, wenn man das eine sagt, ist in Ordnung. Und wenn man das andere sagt, ist auch in Ordnung. Das ist nur, wenn jetzt zum Beispiel jemand, den Hadith mal so übersetzt sieht und so übersetzt sieht, dass er nicht sagt, dass der eine das falsch übersetzt hat oder der andere das richtig übersetzt hat, sondern das kommt eben darauf an, an welche Überlieferung man sich hält. Na, das ist natürlich eine bei Verinnerlichung, weil wir wollen ja den Fiqh nicht einfach nur so trocken lernen. Das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat, dass an diesen Aborten Satane sich befinden. Das heißt, es ist ein Ort, an dem sich üble Seelen aufhalten, sodass der Prophet alaihi salatu wasallam uns beigebracht hat, dass wir vor diesen üblen Seelen Zuflucht suchen sollen. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala uns das nicht mitgeteilt, wie hätten wir das wissen können? Denn es gehört zu Al-Ghaib, zum Verborgenen, das niemand weiß, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Beim Verlassen sagt man auf Arabisch, Rufranak, das heißt, deine Vergebung, Klammer auf, ersuche ich, Rufranak. Im Arabischen heißt es einfach nur deine Vergebung. Das heißt also, gemeint ist, oh Allah, ich ersuche, ich bitte dich um deine Vergebung. Und das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und gehört zur Vollkommenheit und hat nichts zu tun mit einer Sünde, die man begangen hat. Denn man hat keine Sünde begangen, nur weil man auf der Toilette gewesen ist. Aber manche Gelehrte sagen, ein Spruch, der heißt auf Deutsch ungefähr übersetzt, dass die schlechten Taten der rechtschaffenen Menschen sind gute Taten für alle anderen. Die schlechten Taten für rechtschaffene Menschen sind für alle anderen gute Taten. Und damit soll gesagt werden, dass eine Person, die zum Beispiel regelmäßig ihr Nachtgebet in 3 Stunden verrichtet, oder eine Person, die jeden zweiten Tag fastet. Und jetzt irgendwann mal kommt eine Phase in ihrem Leben, in der diese Person nachts nicht mehr 3 Stunden betet, sondern noch 1 Stunde betet. Dann ist diese 1 Stunde im Vergleich zu den anderen 3 Stunden eine schlechte Sache. Und die Person, wenn sie das Alte gewohnt war, empfindet sie das als eine schlechte Tat. Und dass sie sich sozusagen von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt hat. Obwohl sie sich immer noch mit dieser 1 Stunde Allah genährt hat. Aber wenn sie vorher 3 Stunden hatte und nachher nur noch 1 Stunde, dann ist das für sie eine schlechte Sache. Und eine andere Person, die nachts nie betet und jetzt plötzlich jeden Tag 1 Stunde in der Nacht betet, für die ist es eine wunderbare Tat. Ja? Und deswegen sagt man, die schlechten Taten von rechtschaffenen Menschen sind für die anderen wunderbare Sachen. Also man will damit sagen, es ist eine relative Angelegenheit. Okay? Und deswegen, derjenige Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala immer gedenkt, seiner immer gedenkt. Und es gibt Menschen, sie gedenken Allahs immer. Ja? Sie haben sich daran gewöhnt, dass ihre Zunge sich immer bewegt für das Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wenn sie aber die Toilette gehen, müssen sie mit aufhören. Auf der Toilette darf man nicht Allahs Namen erwähnen. Es ist kein Ort, an dem sich das ziemt. Ja? Und deswegen, wenn sie dann in die Toilette gehen, müssen sie dies unterbrechen. Und deswegen haben sie das Gefühl, als hätten sie jetzt eine gewisse Zeit lang, 10 Minuten, 15 Minuten, Allahs nicht gedacht. Und das finden sie als eine schlimme Angelegenheit, weil sie es anders gewöhnt sind. Und deswegen sagt man Rufranak, Allah verzeih mir, dass ich das gemacht habe. Und manche Gelehrte verstehen darunter auch die Ayat im Koran, in denen Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam auffordert, um Vergebung zu bitten. Weil Allah sagt wortwörtlich im Koran, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ, und bitte für deine Sünde um Vergebung. Und bitte für deine Sünde um Vergebung. Und das ist Ansicht mancher Gelehrte, dass die Propheten überhaupt gar keine Sünden begehen, weder große noch kleine. Okay? Große, bei allen, alle Gelehrte sagen das. Bei kleinen gibt es Meinungsverschiedenheit. Okay? Und deswegen, wenn die Propheten überhaupt gar keine Sünden begehen, dann, was bedeutet dann die Ayah? Verbitte um Vergeben für deine Sünden. Manche sagen, gemeint ist eben genau das, was ich gerade eben versucht habe zu erklären. Wallahu ta'ala a'lam. Wie dem auch sei, für uns persönlich ist es ja nur eine Frage, warum sagt man das? In Wirklichkeit, dass man das sagt, das ist das Wichtige. Also wenn jetzt jemand den Abort verlässt, dann sagt er, oh Allah, bitte, ich bitte dich um deine Vergebung. Das war's, fertig. Natürlich gemeint, nachdem er die Toilette verlassen hat, nicht noch in die Toilette. Und wir haben es nur gerade unterhalten, warum der Prophet a.s. das eventuell gemacht hat. Und manche Gelehrte waren so eifrig, und es wird über Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala erzählt, dass er, einer der Gelehrten des Islam, dass er seinem Sohn angeordnet hat, weiterzulesen, wenn er sich auf der Toilette befand. Das heißt, wenn der Vater auf Toilette gegangen ist, hat er seinen Sohn gesagt, er soll weiterlesen, sodass er auch, wenn er auf der Toilette war, noch weiterhin die Zeit genutzt hat, weil er selbst durfte nicht gedenken, indem er das ausspricht, aber am Denken und Zuhören wäre ihm nicht verboten, war ihm nicht verboten, deswegen hat er das gemacht. Na. Und manche Gelehrte sagen, weil man seine eigene Aura nicht anschauen dürfe, dass man deswegen Allah subhanahu wa ta'ala Vergebung bittet. Und wie gesagt, das sind verschiedene Gründe. In Wirklichkeit, wenn wir die Toilette verlassen, wir sagen Rufranak. Und dann hat der Autor, rahimahullah, einen Dua erwähnt. Und zwar sagte, Alhamdulillah, alladhi adhhab anni al-adha wa afani. Das heißt, alles so wird Allah, der das Übel von mir genommen und mir Wohlbefinden geschenkt hat. Das Übel, denn das, was man ausscheidet bei der Toilette, wenn das in einem drin bliebe, wäre das ein großes Übel. Deswegen ist eine Person sehr erleichtert, wenn sie ihre Toilette verlässt. Und das ist eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala. Man stelle sich vor, dass diese Sache nicht möglich wäre, so einfach. Und es gibt Menschen, die haben dieses Problem. Die können eben nicht mehr ihr Geschäft durch die normalen Organe verrichten, weil diese Organe zum Beispiel nicht mehr vorhanden sind. Und dann muss man ihnen eine Öffnung machen am Bauch, sodass dort aus dem Darm direkt ausgeschieden werden kann. Und diese Person weiß, was es bedeutet, wenn man die Toilette verlässt und Allah dafür dankt, dass man das so leicht überstanden hat. Wie dem auch sei, zweifellos ist das Loben Allahs eine gute Angelegenheit. Nur dieser Hadith, den der Autor an dieser Stelle erwähnt hat, ist eine unauthentische Überlieferung. Wallahu ta'ala ala. Ja? Die ist bei Ibn Majah überliefert worden. Und deswegen soll man das nicht zur Regelmäßigkeit machen und schon gar nicht mit der Absicht, dass es eine Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn etwas nicht authentisch über den Propheten überliefert ist, alaihi salatu wassalam, dann dürfen wir das nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreiben. Ähm, dass Allah einem Wohlbefinden geschenkt hat, ist eventuell auf das zurückzuführen, was wir vorhin gesagt haben. Denn an dieser Stelle befinden sich die Satane. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inna hadi al-hushush muhtadara. An diesen Stellen, an denen man seine Notdurft verrichtet, sind die Satane anwesend. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. Deswegen, wenn jemand zu euch zur Toilette geht, dann soll er sprechen, ich suche Zuflucht bei Allah vor den männlichen und weiblichen Satan, der Hadith bei Abu Dawud und Ibn Majah. Dann sagte er weiter, rahimahullah ta'ala, nachdem er diesen Dua gesprochen hat, mit dem linken Fuß zuerst zu betreten, das heißt, wenn man die Toilette betritt, und beim Hinausgehen mit dem rechten. Hierfür gibt es, zumindest nach meinem Wissen, keine konkrete Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man das so macht, sondern Aisha radiallahu ta'ala anha, sie berichtet bei Bukhari und bei Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammunu fi kulli fi sha'nihi kullih. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte es immer mit rechts zu beginnen. Und deswegen, wenn es um gute und um angesehene Dinge geht, dann beginnt man mit dem rechten, mit der rechten Seite. Egal, ob es um das Betreten der Moschee geht, beginnt mit dem rechten. Ob das Betreten des eigenen Hauses geht, beginnt mit rechts. Oder ob es um das Anziehen geht, man beginnt mit rechts. Das heißt, man zieht sein Hemd an, erst mit dem rechten Arm, dann mit links. Oder ob man seine Schuhe anzieht, man beginnt mit rechts. Und wenn man sie auszieht, dann macht man mit links. Und so weiter und so fort. Es gibt also, wenn man darauf achtet, dann kann man auch in vielen Angelegenheiten eine Belohnung bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, dadurch, dass man einfach nur aufpasst, mit welcher Seite man anfängt. Und auch beim Russel zum Beispiel hat Aisha radiallahu ta'ala an uns berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er seinen Kopf gewaschen hat, bei der ganzen Waschung mit dem Russel, hat er erst mit der rechten Kopfhälfte angefangen. Und dann hat er mit der rechten, linken Kopfhälfte weitergemacht. Und dann hat er beide Kopfhälften gleichzeitig gewaschen. Okay? Das heißt also, man kann damit, und beim Wudu, wir alle wissen das, man beginnt erst mit der rechten Hand und dann die linke, der rechte Fuß, dann der linke und so weiter und so fort. Und deswegen hat er hier auch gesagt, mit dem linken Fuß zuerst zu betreten, das heißt die Toilette, weil das ist ein Ort, der nicht angenehm ist. Deswegen ziemt es sich nicht da, mit rechts zu beginnen. Und beim Hinausgehen mit dem Rechten, also umgekehrt, genau wie beim Moschee mit rechts reingeht, mit links rausgeht und das eigene Haus mit rechts betritt und mit links verlässt, genauso, wenn man die Toilette betritt, beginnt man mit links und verlässt die Toilette mit rechts. Er sagte, im Gegenteil zum Betreten der Moschee, wie ich gerade eben erwähnt habe, und beim Ausziehen von Schuhen, wie gerade erwähnt. Und diese beiden Sachen, natürlich Betreten der Moschee und Ausziehen von Schuhen, sagen wir zumindest das Betreten der Moschee passt an dieser Stelle eigentlich nicht, aber es wurde an dieser Stelle erwähnt, weil es jetzt darum geht, ob man mit rechts oder links begehen soll. Und ansonsten, wir reden ja hier über das sich reinigen, wir reden über, wie reinigt man sich, nachdem man auf der Toilette gewesen ist. Und natürlich, das Anziehen von Schuhen, Ausziehen von Schuhen passt schon gut her, weil man sehr oft seine Schuhe auszieht, bevor man seine Notdurft verrichtet. Weiterhin sagt er, Mustahab ist es ebenfalls, das Sunnah, ist es ebenfalls, sich auf sein linkes Bein zu stützen. Und darüber gibt es eine unauthentische Überlieferung. Und deswegen lassen wir das einfach weg. Und deswegen ist es egal, ob man sich stützt auf links, auf rechts oder auf beiden Beinen gleichzeitig, wie auch immer. Das ist alles gar kein Problem. Sich im Freien zu entfernen. Sich im Freien zu entfernen ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn es ist überliefert worden, dass er, wenn er seine Toilette sein Geschäft verrichtet wird, ist er weit weggegangen. Und zwar berichtet uns Abdurrahman ibn Abi Qurade, er sagte, ich bin mit dem Propheten, mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zum Abort hinaufgegangen. Abort ist ein Ort, der weit entfernt ist. Auf Arabisch Khala ist die Leere. Die Leere. Warum? Weil es einfach, früher gab es keine Toiletten in den Häusern in dem Sinne, wie wir es verstehen, sondern die Leute sind an eine bestimmte Stelle außerhalb der Stadt gegangen, um dort ihr Geschäft zu verrichten. Ja? Und deswegen, dass man nun bewusst macht, was für eine Ni'ma wir heutzutage haben, dass man das innerhalb seines eigenen Hauses macht, ohne irgendwelche Komplikationen. Und auch die Unreinheit wird Alhamdulillah weggespült, auf einfachste Art und Weise. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Sich weit zu entfernen, er sagte, ich bin mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam zum Abort hinausgegangen, und wenn er seine Notdurft verrichten wollte, ist er immer, hat er sich entfernt. Diese Überlieferung ist umstritten, aber wie heißt es, die allgemeinen Grundsätze der Scharia weisen deutlich darauf hin, denn man darf seine Aura niemandem zeigen. Und wenn man seine Aura niemandem zeigen darf, dann muss man etwas dafür tun. Und dafür tun kann man, indem man sich einfach entfernt oder sich hinter eine Mauer stellt oder hinter etwas stellt, sodass man nicht gesehen wird. Und man darf auch ja seine Aura nicht niemandem zeigen, grundsätzlich außer seiner eigenen Ehefrau und seiner eigenen Sklavin nach bestimmten Bedingungen. Für den Urin einen lockeren Boden wählen. Hierbei geht es darum, dass wenn man sein Geschäft verrichtet, dann natürlich kann es passieren, dass man uriniert und dieser Urin zurückspritzt. Und damit das nicht geschieht, soll man aufpassen, worauf man sein Geschäft verrichtet. Und deswegen sagt der Gelehrte, soll man einen lockeren Boden wählen. Und an dieser Stelle soll man sich hinsetzen oder soll man stehen, wenn man seinen Urin verrichtet. Man soll das machen, wodurch man am ehesten natürlich nichts von seiner Unreinheit abbekommt. Okay? Grundsätzlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr gesessen, aber er wurde auch gesehen, dass er sein Geschäft im Stehen verrichtet hat. Und insofern ist es Alhamdulillah überhaupt gar kein Problem, ob man es im Sitzen macht oder im Stehen. Manchmal sind die Toiletten so dreckig, dass man, wenn man sich hinsetzen würde, dann würde man noch dreckiger werden. An dieser Stelle stehst du auf jeden Fall. Ja? Und wenn du sitzen kannst, ist das eine Erleichterung auch für deinen eigenen Körper. Und wie dem auch sei, beides ist über den Propheten überliefert worden, sallallahu alaihi wasallam, und beides ist absolut unproblematisch. Und der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu Umar, dass er nicht im Stehen urinieren soll, der Hadith ist daif, der ist nicht authentisch. Und deswegen, wenn ihr jemanden hört, der sich darauf stützt, dann wisst ihr, warum. Dann sagt er, sich nach dem Urinieren mit links abzuwischen. Nicht nur beim Urinieren, sondern auch beim Stuhlgang. Man verwendet seine linke Hand und nicht seine rechte Hand. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer mit der linken Hand sein Geschäft gereinigt. Er sagt in einem authentischen Hadith, وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ. Das heißt, man darf nicht nach dem Toilettengang sich mit der rechten Hand reinigen. Denn die rechte Hand ist diejenige Hand, mit der du isst. Und die rechte Hand ist diejenige Hand, mit der du die Leute begrüßt. Und es wäre äußerst unangenehm, wenn die Leute das mit der linken Hand dann, mit der rechten Hand sich dann reinigen würden. Ja? Und deswegen muss man auf jeden Fall darauf achten, und das ist eine klare Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er, indem man vom Anfang des Gliedes bis zur Eichel dreimal fährt, es dreimal schüttelt und sich zum Reinigen wegbewegt. Diese Sache, die der Autor an dieser Stelle erwähnt hat, dass mit den Fingern fahren vom Anfang des männlichen Gliedes bis zum Oberteil, nennt man auf Arabisch As-Salt. Und das ist keine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch nicht Mustahab. Wenn eine Person das braucht, weil sie weiß aus Erfahrung, wenn sie das nicht macht, dann tropft es danach noch raus und die Unterhose wird dreckig oder die Kleider werden dreckig, dann soll sie das machen, aber wenn sie das nicht braucht, braucht sie das nicht machen. Und der Unterschied ist, wenn wir sagen würden, es ist Mustahab und Sunnah, dann müsste man das immer machen. ob was da ist oder nicht da ist. Aber diese Sache ist keine Angelegenheit, die mustahab ist, in dem Sinne, dass man das einfach immer machen sollte. Fragen am Ende. Nochmal bitte. Apropos rechts und links. Ja. Bei Essen. Mit rechts. Essen. Ja, gibt es ja. Gibt's schon. Aber das wird an anderer Stelle erwähnt, nicht an dieser Stelle. Gibt ein extra Kapitel über die Nahrung. Tayyib. Dann auch dieses dreimal Schütteln, das nennt man Natr. Dieses Natr, es geht nicht um Schütteln an sich. Sondern es geht einfach allgemein darum, dass man eine Bewegung macht oder hustet oder schnell einen Schritt macht. All dies führt dazu, dass wenn noch Tröpfchen im Geschlechtsorgan sind, dass sie rauskommen. Okay? Und diese Angelegenheiten, man darf nicht sagen, sie sind Mustahab, sondern wenn man das braucht, macht man das. Aber wenn man gesund ist, Alhamdulillah, dann braucht man nicht, wie manche Leute sagen, muss 30, 40 oder 20 Schritte gehen, braucht man nicht jedes Mal machen. Ja? Sondern das macht man, wenn man das braucht. Und ansonsten, Alhamdulillah, möge Allah uns vor solchen Sachen bewahren, dass wir schade alle gesund bleiben. Sich zum Reinigen wegbewegen, wenn man befürchtet, Verunreinigung abzubekommen. Ja, weil wenn man an der Stelle, an der man sein Geschäft verrichtet hat, dann seine Kleider anzieht, und es kann sein, die Kleider kommen an die Verunreinigung, wenn das auf dem Boden war in der Öffentlichkeit, also in der Wüste zum Beispiel, dann natürlich soll man sich vorher wegbewegen, damit man seine Verunreinigung nicht abbekommt. Ansonsten braucht man das nicht machen. Und bei Istinja ist es noch wichtiger als bei Istijmar. Istinja ist grundsätzlich, wie gesagt, haben das Reinigen mit Wasser, und Istijmar ist es mit Steinen oder Papier oder ähnlichem. Warum? Weil wir wissen, wenn man Wasser verwendet, das Wasser spritzt, und kann sein, dass dadurch noch mehr, es kann sein, dass dadurch Unreinheit an dich wieder zurückprallt oder spritzt. Und wenn man Masch macht, das heißt, wenn man in diesem Fall sich reinigt, abwischt, dann ist es nicht so problematisch, wie mit dem Wasser verwendet. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause von 5 Minuten, inshallah, und dann machen wir weiter. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Machen den nächsten Abschnitt, inshallah. Der nächste Abschnitt, liebe Geschwister, lautet wie folgt. Nachdem wir also die Mustahab-Handlungen gehört haben, wollen wir jetzt die Makruh-Handlungen hören und danach die Haram-Handlungen hören. So einfach ist die Sache aufgebaut. Er sagte, rahimahullah, es ist Makruh, dort mit einer Sache einzutreten, auf der sich der Name Allahs, der Erhabene, befindet. Es sei denn aufgrund eines Erfordernisses. Kleider abzulegen, noch bevor man sich dem Boden nähert. Dort zu reden, in eine Erdspalte oder ähnliches zu urinieren. Das Geschlechtsteil mit rechts anzufassen. Mit derselbigen den Istinja oder Istijmar durchzuführen und die Sonne und den Mond anzupeilen. Das ist der Abschnitt über die Makruh-Angelegenheiten, über die wir uns jetzt einzeln unterhalten möchten. Makruh erst einmal bedeutet relativ das Gegenteil von Mustahab gerade eben. Makruh sprachlich gesehen bedeutet, also Mustahab haben wir vorhin nicht erwähnt, kommt vom Wort Hub. Hub ist die Liebe. Und Mustahab heißt etwas Beliebtes. Ja? Aber Definition haben wir schon erwähnt. Dann Makruh kommt vom arabischen Wort Kariha. Kariha heißt verabscheuen, hassen. Und hier geht es da um diejenigen Dinge, die verabscheuenswürdig sind. In der Definition, per Definition ist Makruh eine Handlung oder eine Aussage, die, wenn man sie tut, dafür belohnt wird. Man wird aber dafür nicht bestraft, wenn man nicht danach handelt. Also noch einmal. Makruh bedeutet, dass man dafür belohnt wird, wenn man sie unterlässt. Und wenn man Makruh trotzdem macht, wird man dafür nicht bestraft. Man hat also keine Sünde begangen, man hat nichts gemacht, was haram ist. طيب مكروه ist es dort, da gemeint ist bei der Toilette oder am Abort, mit einer Sache einzutreten, auf der sich, wir haben vorhin nicht erwähnt, wenn man natürlich die Toilette betritt, entweder betritt sie heutzutage in ein Gebäude oder es ist außerhalb eines Gebäudes. Wenn es ein Gebäude ist, ist klar, bevor man die Türschwelle überschreitet, sagt man diesen Dua. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Und wenn man die Türschwelle wieder überschritten hat und rausgegangen ist, sagt man Ghufranak. Aber wenn die Örtlichkeit nicht in einem, also wenn man sich nicht in einem Gebäude befindet, sondern außerhalb in der Wüste, dann ist entscheidend, dass man diesen Dua spricht, bevor man anfängt, sein Geschäft zu verrichten. Manche Gelehrte sagen, wenn man an die Stelle angekommen ist, wo man sein Geschäft verrichten möchte. Andere sagen, wenn man sich entkleidet hat. Aber wichtig ist, dass bevor man den Dua spricht, bevor man sein Geschäft anfängt zu verrichten, man spricht diesen Dua. Es ist makruh, dort mit einer Sache einzutreten, auf der sich der Name Allahs des Erhabenen befindet. Und gemeint ist zum Beispiel ein Ring, auf der auf irgendwas draufsteht. Allah oder Muhammad ist der Gesandte Allahs, irgendwie der Name Allah subhanahu wa ta'ala. Oder ein Mushaf, also ein Koran, oder irgendetwas anderes, auf der sich der Name Allahs befindet. Man sollte die Toilette nicht damit betreten, aus Respekt davor. Es sei denn aufgrund eines Erfordernisses. Was bedeutet das? Das bedeutet, manchmal, wenn man das nicht macht, kann man dadurch einen Schaden erleiden. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Du hast ein wertvolles Buch. Und dieses wertvolle Buch, darin ist natürlich Allahs Name oft erwähnt, weil es zum Beispiel der Mushaf ist, den du von deinem Urgroßvater geerbt hast. Und jetzt möchtest du nicht damit reingehen, aber gleichzeitig, wenn du die Ausgabe draußen vor der Toilette liegen lässt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dieses Buch stehlen würde. In diesem Fall darfst du es trotzdem mit hineinnehmen. Okay? Das gleiche gilt zum Beispiel für Geld. Weil Geld zum Beispiel steht manchmal der Name Allahs drauf, auf manchen Geldscheinen oder Geldmünzen. Und wenn man das Geld draußen liegen lassen würde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass jemand es kommt und nimmt. Und deswegen darf man es dann auch dann trotzdem mit hineinnehmen. Aber man kann es ja verdecken, damit es nicht sichtbar ist. Kleider abzulegen, noch bevor man sich dem Boden nähert. Das ist einfach darauf auf, das ist eine Art Vollkommenheit. Weil das ist darauf aufgebaut, dass je früher man sich entkleidet und je länger man entkleidet ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand dich vielleicht sieht, während du entblößt bist. Okay? Und das ist aber eine Art Vollkommenheit. Das kann sein in manchen Fällen, muss nicht sein in jedem Fall, denn wir wissen, dass wenn man zum Beispiel in seiner Toilettenkabine ist, dann niemand wird dich sehen, auch wenn du eine Stunde drin bleibst. Okay? Deswegen aber trotzdem, deswegen ist es eine Art Vollkommenheit und nicht eine Sache, die man unbedingt immer machen muss. Dort zu reden, auch dort soll man nicht reden, denn es ist überliefert worden über Al-Muhajir ibn Qunfuz, dass er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerade sein kleines Geschäft verrichtete. فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. Das heißt, Al-Muhajir ibn Qunfuz, er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, während dieser gerade sein kleines Geschäft verrichtete. Er sagte zu ihm, Assalamu alaikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte aber seinen Gruß nicht, bis er erst sein Wudu vollzogen hat, seine Gebetswaschung verrichtet hat. Danach hat er sich bei ihm entschuldigt und zu ihm gesagt, ich wollte Allahs nicht gedenken, während ich nicht im Zustand der Reinheit war. Und während man sein Geschäft verrichtet, ist man nicht im Zustand der Reinheit. Deswegen ist es eine Sache, die ist makruh. Er sagte, karihtu, dass ich habe es verabscheut, ich wollte nicht Allahs Azza wa Jalla gedenken, dem Allmächtigen und dem Ruhmvollen, während ich in unreinem Zustand war. Das gehört zur Vollkommenheit dazu. Man darf Allahs Gedenken, während man kein Wudu hat. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Weil er ist manchmal nachts aufgestanden. Wenn er aufgestanden ist, hat er Bittgebete gesprochen. Ja? Und diese Bittgebete hat er gesprochen, noch bevor er offensichtlich sein Wudu vollzogen hat. Insofern darf man das machen, Allah weiß am besten Bescheid. Und auch wenn man seine Toilette verlassen hat, haben wir gerade gelernt, man soll sagen, Ghufranak. Das ist eine Sunna. Und deswegen, am besten ist es immer für einen Muslim, wenn er sich Allah ergibt, genauso wie es überliefert worden ist. An dieser Stelle, Allah sagt zu dir, du sollst sprechen, meiner Gedenken, obwohl du keine Tahara hast, dann machst du es. An dieser Stelle sollst du Allah nicht gedenken, weil du keine Tahara hast, dann machst du es. Und fertig. Und die Gelehrten sagen, dass die islamische Religion an manchen Stellen unterscheidet sie zwischen zwei Dingen, die eigentlich genau die gleiche sind. Wie zum Beispiel diesen Fall. Hier bist du unrein, hier bist du unrein. Also es ist keine Tahara, hier keine Tahara. Hier ist es Sunna Allahs zu gedenken, hier ist es keine Sunna Allahs zu gedenken. Warum macht der Scharia das? Um dir zu zeigen, dass Allah Azza wa Jal bestimmt, was er will und du sollst dich ihm unterwerfen. Und es ist keine Sache von Logik, wann ist es am logischsten, das zu machen, wann ist es nicht am logischsten zu machen. Das ist eine Stufe, die kann danach kommen. Aber in erster Linie geht es darum zu schauen, wie hat der Prophet das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Das ist Logik. Und warum? Weil es geht ja darum, was Allah zufriedenstellt. Und wie willst du wissen, was Allah liebt und was Allah nicht liebt? Es sei denn, der Gesandte hat es dir gesagt. Das ist, wie gesagt, ist eine Art Erziehung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ein Mensch auf so Kleinigkeiten achtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er auch auf größere Angelegenheiten achtet. Kleider abzulegen, noch bevor man sich den Boden nennt, dort zu reden, in eine Erdspalte oder ähnliches zu urinieren. Ähnliches gemeint ist eine Höhle oder etwas anderes. Gemeint ist an dieser Stelle, manche Gelehrte sagen, und das ist der Grund, warum er das hier erwähnt hat, ist, dass dort in den Spalten und den Löchern und so, dass sich dort die Djinn befinden. Und das ist eine Sache, für die wir einen authentischen Hadith brauchen, bevor wir so etwas sagen können. Deswegen halten wir uns damit zurück, weil wir kennen darüber keinen authentischen Hadith. Und deswegen halten wir uns darüber zurück und sagen darüber nichts. Warum soll man das nicht machen? Es gibt keinen Grund, warum du es nicht machen sollst, außer, dass dort vielleicht Tiere drin sind. Eine Schlange, ein Skorpion, eine Maus, eine Katze, weiß nicht was. Irgendwann Tier kommt raus, erschreckt dich und dann du machst dich selbst dreckig. Ja? Und deswegen, das ist eher eine logische Begründung, als dass es eine religiöse Begründung ist, warum man das unbedingt machen sollte. Das Geschlechtsteil mit rechts anzufassen. Natürlich im Text war ein kleiner Fehler. Da hieß es erstmal mit links anzufassen. Also der Fehler wurde korrigiert. Und da kann man auch vom heutigen Datum am 27.12.2011 ist die neuere PDF. Und da ist das der Wort korrigiert. Jeder, der natürlich nicht vorbereitet hat, der weiß, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Das Geschlechtsteil mit rechts und nicht mit links, muss es heißen. Also das Geschlechtsteil mit rechts anzufassen, ist makruh, sagt der Autor, rahimahullah ta'ala. Und richtigerweise sagen wir haram. Richtigerweise sagen wir haram, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man darf oder man soll la yamassanna ahadukum dhakarahu biyaminih. Das heißt, man soll sein Geschlechtsteil nicht mit der rechten Hand anfassen. Und ein Verbot grundsätzlich ist haram. Und solange wir keinen Beweis haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das als makruh bezeichnet hat, gilt für uns ein Verbot, bedeutet für uns haram und nicht makruh. Wallahu ta'ala ala. Mit derselbigen den Istinja und Istijmar durchzuführen. Das heißt also mit der rechten Hand, dass man damit sich nach der kleinen oder großen Notdurft sich damit wäscht oder abwischt. Beides ist haram, mit der rechten Hand das zu machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Wenn man Istijmar macht, wie soll man das denn machen? Auf der einen Seite, ich rede jetzt natürlich nach der kleinen Notdurft, okay? Stellt euch vor, man hat seine kleine Notdurft verrichtet. Und man will sich jetzt reinigen. Man darf nicht sein Geschlechtsteil mit der rechten Hand anfassen. Also musst du es mit der linken Hand anfassen. Aber du darfst auch dich nicht abwischen mit der rechten Hand. Das funktioniert nicht, ne? Hat man, das geht nicht, man kann nicht beides machen. Also deswegen muss man irgendwie eine Lösung finden. Ja? Und deswegen, die meisten Gelehrten sagen an dieser Stelle ganz einfache Lösung. Du sollst das Papier, ich gehe davon aus, dass ihr eher Papier verwendet als Steine, dass man soll das Papier in die rechte Hand nehmen und positionieren und nicht bewegen. Einfach festhalten. Und dann mit der linken Hand greift man an sein Geschlechtsteil und reibt es an diesem Papier. In dieser Situation hat man nicht mit rechts abgewischt, sondern man hat, weil abwischen muss, beinhaltet eine Bewegung. Und ich habe mit meiner rechten Hand keine Bewegung gemacht, also kann ich sprachlich nicht sagen, dass ich mit rechts abgewischt habe. Ja, deswegen hast du mit der linken Hand dein Geschlechtsteil angefasst und abgerieben an diesem Papier oder an diesem Stein oder was auch immer. Und dadurch hast du, Alhamdulillah, mit keinem Hadith einen Konflikt. Und so ist es auch, denn es kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala offenbart und es gibt dadurch einen Konflikt zwischen den Hadithen, die authentisch sind über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und die Sonne und den Mond anzupeilen. Also er sagt, es ist makruh beim Verrichten des Geschäftes, sich Richtung Sonne oder Mond zu wenden. Und das ist auch aufgebaut auf einem Da'if Hadith, in dem es heißt, dass dort ein Engel sitzt. Dort ein Engel sitzt. Und dieser Hadith ist nicht nur Da'if, sondern er widerspricht auch einem authentischen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wir kennen den Hadith von Abu Ayyub al-Ansari radiallahu ta'ala anhu, in dem er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wenn man sein Geschäft verrichtet, dann darf man sich weder in Richtung Mekka, also Richtung der Qibla, wenden, noch mit dem Rücken in Richtung Qibla wenden. Darüber werden wir inshallah jetzt gleich ausführlicher sprechen. Aber dann sagte er, sondern ihr sollt euch in Richtung Osten oder Westen drehen. Ja, im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter, ne? Also muss es erlaubt sein, sonst hätte er sagen müssen, Osten Richtung, wendet euch stattdessen Richtung Osten, aber bitte nicht während die Sonne aufgeht. Und in Westen, aber nicht während die Sonne untergeht, hätte er sagen müssen, sallallahu alaihi wa sallam. Hat er aber nicht. Und der Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim. Und deswegen wissen wir, dass, wie gesagt, das ist Richtung Sonne und Mond, das ist kein Problem. Außer, dass manche Ulama gesagt haben, wenn du natürlich in einer Vollmondnacht, am 13. oder 14. oder 15. eines Mondmonats, Ayam al-Bid oder Layali al-Bid. Wenn du an diesen Tagen in der Nacht bist und dein Geschäft verrichtest in Richtung Mond, dann ist es fast so, wie wenn du im Scheinwerfer bist. Okay? Deswegen sollst du dann das nicht nur machen, weil sonst wirst du dann eher gesehen von Leuten, auch wenn du dich entfernt hast. Aber das ist eher eine logische Begründung als eine religiöse, wie wir gerade eben gesehen haben. Dann kommen wir zum nächsten Teil, insha'Allah ta'ala, denn wir haben noch einiges vor. Aber nicht zu viel vor, insha'Allah. 15 Minuten ist auch okay, insha'Allah. Der nächste Satz lautet, es ist haram, sich außerhalb eines Gebäudes der Qibla mit der Vorder- oder Rückseite zuzuwenden. Länger als nötig zu bleiben, auf einem Weg in einen nützlichen Schatten zu urinieren und unter einem Baum, der Früchte trägt. Es ist haram, also geht es jetzt nicht mehr um Makruh, sondern um haram. Und haram bedeutet per Definition alles, das, wenn man es tut, man dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann und wenn man es unterlässt, wird man dafür belohnt. Es ist haram, sich außerhalb eines Gebäudes der Qibla mit der Vorder- oder Rückseite zuzuwenden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطِ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةِ لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. Das heißt, ihr sollt euch weder in Richtung Qibla zuwenden, noch mit dem Rücken zuwenden. Weder auf der Vorderseite noch auf der Rückseite, sondern man sollte sich in Richtung Osten oder Westen wenden. Deswegen, das ist eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und deswegen ist es grundsätzlich haram, das in Richtung Qibla zu machen. Sondern man sollte sich ein bisschen abwenden. Und solange man sich, sobald man sich ein wenig abgewendet hat, gilt das schon, reicht das schon vollkommen aus. Nicht wie beim Salah. Beim Salah zum Beispiel, die Qibla ist geradeaus. Und du hast größeren Spielraum. Solange du, also zum Beispiel angenommen, die Qibla wäre in Richtung Süden, dann hast du Spielraum bis Osten und Westen. Sobald du dich nach Osten oder Westen wenden würdest, dann wärst du nicht mehr in Richtung Qibla. Das heißt, bei der Gebetsrichtung sagt Alhamdulillah, ist lockerer. Aber bei hier, bei dem Verrichten der Notdurft, Gott sei Dank, ist die Sache enger zu sehen. Und das ist zu unserem Vorteil. Deswegen, wenn du in Richtung, wenn das genau vor dir geradeaus die Makka ist, dann wendest du dich leicht nach rechts ab oder leicht nach links ab und schon hast du dich nicht mehr in Richtung Qibla gewendet. Ja, Alhamdulillah. Und erst einmal, außerhalb eines, wenn es darum geht, außerhalb eines Gebäudes, ist es haram nach den meisten Ulama. Und der Beweis dafür ist erstens das Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zweitens, weil Abu Ayyub al-Ansari radiallahu ta'ala anhu sagte, nachdem er diesen Hadith des Propheten überliefert, dass man es nicht machen soll, sagt er, فَقَدِمْنَا الشَّامِ فَوَجَدْنَا مَرَحِيضَ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ. Abu Ayyub sagte, radiallahu anhu, als wir dann nach Großsyrien kamen, fanden wir vor, dass manche Toiletten in Richtung Kaaba gebaut waren. Wir haben uns dann von der Qibla abgewandt und Allah Azza wa Jal um Vergebung gebeten. Und das weist darauf hin, dass sie auch der Meinung waren, dass es haram war, weil sie sozusagen der Ansicht waren, dass sie was Falsches gemacht hatten. Und hier an dieser Stelle kann man auch sehen, Tayyib, wann haben sie sich in Richtung Qibla gewandt? Sicherlich nicht nachdem sie das gewusst haben, sondern vorher, oder? Und trotzdem haben sie das Gefühl gehabt, das hätten wir nicht tun sollen. Das hätten wir wissen sollen. Wir hätten die Qibla respektieren sollen. Ja? Deswegen, wie gesagt, diese Kleinigkeiten, die für jemanden nichts wert sind, für uns einer sagt vielleicht, wo ist das Problem? Er hat ja nicht gewusst, dass es verboten ist. Aber für solche rechtschaffenden Menschen, solche Kleinigkeiten sind schlimme Sachen. Ja? Genauso wie das umgekehrte Beispiel mit den guten Taten, das ich erwähnt habe vorhin. Das gleiche gilt für die schlechten Taten. Eine Sache, die für einen einfachen Menschen nichts Schlimmes ist, und es ist auch tatsächlich nichts Schlimmes, ist aber für einen rechtschaffenden Menschen eine große Angelegenheit. Wenn es um das Verrichten des Geschäftes außerhalb des Gebäudes geht, dann ist es nach den meisten Ulama haram, sich in Richtung Qibla mit dem Rücken oder mit der Vorderseite zu wenden, wie gerade eben erklärt. Und das ist auch die richtige Ansicht, inshallah ta'ala. Die Frage ist jetzt, warum sagte er diesen Text außerhalb eines Gebäudes? Fi ghayri bunyan. Weil er der Meinung ist, der Autor ist der Meinung, dass man innerhalb eines Gebäudes das ruhig machen darf. Okay? Deswegen hat er das gesagt. Aber warum hat er gesagt Gebäude? Das ist einfach, wie man auf Arabisch sagt, hada kharaj makhraj al-gharib. Das heißt also, der hat das gesagt, weil das meistens der Fall ist. Meistens, wenn man jemand seine Toilette verrichtet und er ist nicht im Freien, das heißt, zwischen dich und der Qibla ist nichts, ja, dann ist es meistens, weil er in einer Toilettenkabine ist oder weil er in seinem Haus das gemacht hat oder wo auch immer. Aber es könnte natürlich auch sein, dass er es hinter einem Felsen gemacht hat oder hinter einem Berg oder hinter einem Baum oder was auch immer. Ja, hinter einer Mauer. Und deswegen, das Wort Gebäude an sich ist nicht relevant. Relevant ist, dass zwischen ihm und der Qibla etwas ist, was ihn verdeckt. Er ist der Meinung, rahimahullah, dass wenn zwischen ihm und der Qibla etwas ist, und nach meinem Wissen ist auch die Ansicht der meisten Ulama, dass wenn zwischen ihm einem und der Qibla etwas ist, dann braucht man, dann darf man sein Geschäft in Richtung Qibla verrichten. Und das ist auch die Ansicht von Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhumma, und anderen Gelehrten. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Tayyib. Nur diese Ansicht ist natürlich nicht ganz astrein. Und deswegen ist es inshallah stärker und sicherer, dass man weder innerhalb eines Gebäudes das macht, noch außerhalb eines Gebäudes das macht. Warum? Die Tatsache, dass Abdullah ibn Umar einmal sein Kamel hat niederknien lassen und dann sein Geschäft verrichtet hat hinter diesem Kamel in Richtung Qibla, Und dann wurde er danach gefragt und hat er gesagt, weil wenn zwischen dir und der Qibla etwas ist, dann ist es kein Problem. Diese Ansicht von Abdullah ibn Umar ist höchstwahrscheinlich auf einen anderen Hadith zurückzuführen. Und deswegen muss man immer aufpassen, wenn ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas sagt oder eine Fatwa hat, dann ist das nicht gleichzustellen wie mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn es kann sein, dass er das lediglich so verstanden hat. Muss nicht sein, dass es der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gesagt hat. Und zwar heißt es nämlich in Bukhari und Muslim, Ibn Umar selbst sagte, Raqitu ala bayti ukhti Hafsa. Ich bin einmal auf das Haus meiner Schwester Hafsa geklettert oder gestiegen. Hafsa ist ja zufälligerweise die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Insofern ist er, radiallahu ta'ala, der Schwager des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ich bin einmal auf das Haus von Hafsa gestiegen. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَ. Und ich habe gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Geschäft verrichtete und dabei saß, und zwar in Richtung Großsyrien und mit dem Rücken in Richtung Qibla. Und mit dem Rücken in Richtung Qibla, das heißt Kaaba, Mekka. Und das ist für ihn der Grund gewesen, der Meinung zu sein, dass es innerhalb des Hauses erlaubt ist, das in Richtung Qibla zu machen. Und das ist die Ansicht, das ist die erste Ansicht in den Gelehrten und das ist auch die Ansicht, die der Autor Al-Hajjab, rahimahullah ta'ala, in dem Text, den wir gerade eben gesehen haben, unterstützt oder vertritt. Die zweite Ansicht sagt, es ist verboten innerhalb und außerhalb. Doch wie antworten Sie auf diesen Hadith von Abdullah ibn Umar, den ich gerade eben vorgelesen habe? Erstens einmal, es gibt eine Grundregel, sie lautet, wenn die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam seiner Tat widerspricht, dann welche Aussage geht vor? Geht seine Tat vor oder geht seine Aussage vor? Seine Aussage geht vor. Warum geht seine Aussage vor? Weil seine Aussage richtet sich an die ganze Umma. Aber seine Tat, es gibt viele Wahrscheinlichkeiten, warum er etwas Bestimmtes gemacht hat. Und deswegen kann es Gründe geben, warum er etwas gemacht hat, wo du nicht siehst, du weißt nicht, du hast nicht mitgekriegt, warum er etwas Bestimmtes getan hat. Und deswegen muss man immer darauf achten, wenn er etwas gesagt hat, dann ist das vorzuziehen gegenüber einer Sache, die er getan hat. Es kann einen Grund geben, warum er das in Richtung Qibla gemacht hat. Das einfachste Beispiel wäre aus Versehen. Ja, das ist auch ein Mensch, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte selbst über sich selbst, ich bin ein Mensch, so wie ihr auch, ich vergesse genauso wie ihr vergesst, deswegen erinnert mich. Ja, und deswegen, aber wenn er diese Aussage klar und deutlich macht, seine Aussagen sind Offenbarungen. Und deswegen kann es diesen Aussagen keine Fehler geben. Und deswegen diese Aussagen sind eine Anrede an die gesamte Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und daran haben wir uns zu halten. Das ist die erste Begründung. Wenn Aussagen Taten widersprechen, dann gehen Aussagen grundsätzlich vor. Es gibt Ausnahmen, wo Taten deutlicher sind, klarer sind, wie zum Beispiel, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemandem sagt, stellt euch mal vor, oder einfaches Beispiel, jemand sagt, wie verrichtet man Wudu? Und jemand erklärt das. Du wäschst dir die Hände. Okay? Von Fingerspitzen bis zum Ellbogen. Denn diese Aussage ist nicht ganz eindeutig, weil sind diese Grenzen, die man erwähnt hat, Teil des Bereiches, den man noch zu waschen hat, oder eben nicht? Wenn ich sage von bis, dass die Grenze kann sein, sie ist noch Teil davon, es kann aber auch sein, dass sie nicht mehr Teil davon ist. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Gebetszeichen vorgemacht hat, dann war es eindeutig. Und wir wissen aus dem Hadith von Abu Hurairah bei Bukhari bei Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewaschen hat, bis er zum Oberarm schon gelangt ist. Eindruck, der Ellbogen hat er mit, den Ellbogen hat er mitgewaschen. Ja? Und weil die arabische Sprache ila al-marafiq im Koran, das heißt bis zu den Ellbogen, das Wort ila kann bedeuten auch ma'a. Das Wort ila, marafiq, kann auch, das heißt bis, kann auch bedeuten ma'a. Ma'a heißt mit. Und deswegen manchmal, in bestimmten Fällen, ist die Tat deutlicher als die Aussage. Aber in diesem Fall grundsätzlich gilt, wie wir gesagt haben, dass die Aussage vor der Tat geht. Der zweite Grund, Das ist eine ganz einfache, logische Angelegenheit. Und subhanallah, bei solchen Themen zeigt sich die Intelligenz eines Gelehrten. Zeigt sich die Intelligenz eines Faqih. Warum? Was Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhum uns berichtet, das müssen wir jetzt erstmal analysieren und einordnen. Ich gehe mal ganz zurück. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die erste Offenbarung bekommen hat, war es da schon verboten, dass man sich bei dem Verrichten der Notdurft in Richtung Qibla wendet? Nein, sicherlich nicht. Weil das nicht, bestimmt nicht die erste Offenbarung gewesen, die er bekommen hat. Okay? Das heißt auf Deutsch gesagt, erst nach gewisser Zeit kam dieses Verbot. Okay? Das heißt, es gab eine Phase 1, in der es erlaubt war. Und dann kam eine Phase 2, in der es verboten war. Kann sein, eine dritte Phase, wo es wieder erlaubt wurde, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Das ist nicht die Normal. Das ist nicht die Norm. Ja? Erste Phase erlaubt, zweite Phase verboten. Wenn wir uns jetzt uneinig sind darüber, ob man das darf oder nicht darf jetzt, Richtung Qibla oder nicht Richtung Qibla, wir wissen aber, es gibt ein Verbot. Wir wissen, es gibt ein Verbot. Und jetzt gibt es einen Sahabi, der uns erzählt, ich habe gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich in Richtung Qibla gewendet hat, oder mit dem Rücken jetzt in diesem Hadith. Warum packen wir ihn dann nicht einfach in die erste Phase, da ist erledigt? Versteht ihr? Dann dieser Hadith, wo ist das Problem zu sagen, Abdullah ibn Umar hat den Propheten gesehen, sallallahu alaihi wasallam, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verboten hat, sagt sallallahu alaihi wasallam. Ja? Deswegen sagt man, dieser Hadith ala al-asl, das heißt, dieser Hadith sagt lediglich das, was sowieso vorher erlaubt war. Da gibt es ja keinen Zweifel. Und wir haben einen Hadith, der verbietet. Also das Verbot kam logischerweise, nachdem es erlaubt war. Und deswegen haben wir damit keinen Widerspruch. Also wir haben gar keinen Widerspruch. Von vornherein haben wir keinen Widerspruch. Dritter Grund. Es gibt vielleicht auch mehr Gründe, aber ein dritter Grund, der schon ausreicht, ist, stellt euch mal vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in der Öffentlichkeit, man soll sich nicht in Richtung Qibla wenden und auch nicht mit dem Rücken, während man sein Geschäft verrichtet, klein und das große. Das sagt er klar und deutlich, Abu Ayyub hört das, vielleicht auch andere Sahaba, und sie erzählen es den Leuten weiter und so weiter und so fort. Kann es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder besser gesagt die Offenbarung, das Gesetz des Islam wartet jetzt darauf, dass Abdullah ibn Umar zufälligerweise einmal das Haus seiner Schwester Hafsa besteigt, damit er zufällig sieht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Geschäft verrichtet, das war ja bestimmt keine Absicht, damit er nachher der Umma mitteilen wird, dass man es in Richtung Qibla innerhalb eines Gebäudes machen darf? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Normalerweise, wenn Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten etwas offenbart, dass er der Umma mitteilen soll, dann heißt das normalerweise, oh Gesandter Allahs, verkünde, was dir offenbart worden ist. Wenn du es nicht tust, dann hast du die Botschaft nicht verkündet. Ja, ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fa ma ballaghta risalata. Versteht ihr? Insofern ist das eher eine Sache, die unvorhergesehen war, und man kann nicht sagen, dass das eine Sache ist, die Offenbarungscharakter hat, sodass man das, denn er hätte es auch direkt gern sagen können, ganz einfach. Sallallahu alaihi wasallam. Und die fünfte Begründung lautet, oder vierte Begründung lautet, dass manche Gelehrte sagen, jeder, der sein Geschäft verrichtet, wenn er sich nicht gerade vor die Kaaba stellt, wird irgendetwas zwischen sich und der Kaaba haben, Berg, einen Baum, ein Gebäude, ein Hotel, ein Haus, was auch immer, innerhalb von ein paar Tausenden von Kilometern. Deswegen ist das egal. Man soll sich weder im Gebäude noch innerhalb noch außerhalb eines Gebäudes in Richtung Qibla wende. Und noch eine weitere Begründung ist, der Hadith von Ibn Umar, den ich gerade vorgesagt habe, hat sich mit dem Rücken Richtung Qibla gewandt. Deswegen, wenn überhaupt, dann müsste man sagen, dieser Hadith erlaubt es, dass man sich mit dem Rücken Richtung Qibla wendet und nicht, dass man sich auch mit dem Gesicht in Richtung Qibla wendet, was auch manche Gelehrte der Hanafiya tatsächlich gesagt haben. Insofern ist es wohl stärker zu sagen, dass es etwas Spezielles ist für den Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Die übrigens darauf aufbauend, haben manche Ulama gesagt, dass man auch beim Geschlechtsverkehr sich nicht in Richtung Qibla wenden soll. Aber richtiger ist, dass das nur auf das Verrichten des Geschäftes sich bezieht, denn darum geht es auch in diesem Hadith. Dann sagte er, rahimahullah, man führt den Istijmar danach mit Wasser, den Istinja durch. Das heißt, man führt erst den Istijmar durch und danach den Istinja. Man hat grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten. Aber bevor wir uns über diese wir sind noch bei dem Satz vorher. Und zwar heißt es, es ist haram, sich außerhalb eines Gebäudes der Qibla mit der Vorder- oder Rückseite zu wenden, länger als nötig dort zu bleiben. Das war der nächste Satz. Länger als nötig dort zu bleiben, denn, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, dass an dieser Stelle die Satane sind. Und wenn man davor Zuflucht sucht, vor diesen Satan, dann logischerweise soll man nicht an einer Stelle länger bleiben als nötig. Das ist natürlich keine Sache, die alle Gelehrte so sehen, aber der Gelehrte hier sagt sogar, dass es haram ist. Ja? Wie dem auch sei, man soll nicht länger bleiben, wenn möglich, als man eigentlich auf der Toilette bleiben müsste. Er sagte, auf einem Weg, das heißt, es ist haram, auf einem Weg sein Geschäft zu verrichten. Gemeint ist natürlich mit dem Weg, dass man, wenn man sein Geschäft verrichtet auf einem Weg, wo die Leute laufen, das heißt, ein Weg, den die Leute benötigen, den die Leute benutzen, auf dem marschiert wird, dann stört man damit seine Mitmenschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith bei Muslim, ittaqul la'anain, das heißt, fürchtet euch oder seht euch vor den beiden Verfluchenden. Und dann sagten sie ihm, O Gesandter Allah, was meinst du denn mit den beiden Verfluchenden? Er sagte, alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Das heißt, jemand, der auf den Gehwegen der Menschen sein Geschäft verrichtet oder in ihrem Schatten. Und das sind Orte, an denen die Menschen sich befinden und aufhalten. Und deswegen, wenn man das da macht, dann werden sie einen deswegen verfluchen und beleidigen. Und deswegen soll man sich davor vorsehen. In einem nützlichen Schatten zu urinieren. Wie gerade eben darauf hingewiesen. Denn manche Leute setzen sich dorthin, legen ihre Sachen ab. Und es ist egal, ob es im Schatten, beim Schatten, ob es um einen Baum geht, Schatten um einen Baum geht oder Schatten um ein Gebäude geht oder ähnliches. Und hier, liebe Geschwister, ist ein Hinweis auf die Gewaltigkeit unserer Scharia. Eine Gewaltigkeit, die Gewaltigkeit der islamischen Gesetzgebung. Denn sie hat auf alle Dinge geachtet. Sogar, dass du nicht deine anderen Mitmenschen kränkst. Und deswegen, was brauchen die Muslime noch von anderen Menschen? Was braucht ein Muslim, wenn er in einem Religionsunterricht als Teil der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht bekommt, wie er sein Geschäft verrichtet, wie er sich danach reinigt, womit er sich reinigt, wo er sich reinigen soll? Alles, was wir brauchen, ist uns überliefert worden vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist die Umma des Islam eine Umma, die anderen Menschen etwas lehrt und nicht eine Umma, der etwas gelehrt wird. Und wer ist also der Fortschrittliche und wer ist der Zurückgebliebene? Es gibt eine Phase im Mittelalter, im europäischen Mittelalter, in der die Menschen sich nicht einmal geduscht haben, sogar ein ganzes Jahr lang nicht geduscht haben. Und das haben wir im Geschichtsunterricht gelernt, in der Schule. Dass die Leute, statt dass sie sich duschen, ein Jahr, wisst ihr, was ein Jahr heißt, haben sie sich immer wieder parfümiert. Statt dass sie sich einmal einfach mal waschen. Und bei uns im Islam, Alhamdulillah, du musst mindestens nach jeder Janaba dich waschen. Oder pro Jum'a wäschst du dich, bevor du zum Salah kommst. Oder was auch immer. Ja? Insofern, liebe Geschwister, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist zweifellos eine Gesegnete. Und deswegen, wenn wir den Fiqh lernen, dann wollen wir gucken, das sind Sachen, die seit über 1000 Jahren gelehrt werden. Das müsst ihr euch bewusst machen. Ja? Sowas findet man nicht in anderen Religionen. In solch einem Detail. Als Teil der Religion, wenn du es nicht machst, richtig machst, dein Gebet wird nicht gültig. Du kannst nicht beten, wenn du nicht sauber bist. Geht gar nicht. Ja? Aber das Problem ist, wenn natürlich die Herzen blind sind und wenn sie immer nur das Gute bei anderen Völkern sehen und denken, dass man importieren muss aus anderen Kulturen und Religionen, dann natürlich Allah subhanahu wa ta'ala wird einen erniedrigen. Und deswegen, als Salman al-Farisi, radiallahu ta'ala anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, als er zu ihm gesagt worden ist von manchen Juden, قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ. Euer Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat euch alles beigebracht, sogar wie man sein Geschäft verrichtet. Sogar wie man auf Toilette geht. Daraufhin sagt er, Ajal, selbstverständlich. لَقَدْ نَهَانَا أَن نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينَ أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. Und der Hadith ist sahih Muslim überliefert worden. Er sagte, selbstverständlich, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass wir uns beim großen oder kleinen Geschäft in Richtung Qibla wenden. Und er hat uns verboten, dass wir uns mit der rechten Hand abwischen und reinigen. Und er hat uns verboten, dass wir uns mit weniger als 3 Steinen abwischen und reinigen. Und er hat es verboten, dass wir uns mit Tierdung oder mit Knochen reinigen. Und seht ihr, Salman al-Farisi, radiallahu anhu, dieser Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der hat nicht gesagt, eigentlich der Prophet, der meinte eigentlich was ganz anderes damit und so. Und hat sich also nicht geschämt für seine Religion, sondern war stolz darauf, weil das eine Angelegenheit der Vollkommenheit ist, eine Sache, die Menschen erst mit Menschenvölkern sehr spät gelernt haben und eventuell sogar vom Islam übernommen haben. Er war also stolz auf seine Religion, denn die eigene Religion, sie vervollkommnet einen, nicht nur in weltlichen, nicht nur in jenseitlichen Angelegenheiten, sondern auch in weltlichen Angelegenheiten. Deswegen, lieber Bruder und liebe Schwester, bevor du liest und schaust und bewunderst, was andere Leute sagen und schreiben und wie sie sich entwickelt haben, das Problem ist, du kennst deine eigene Religion nicht. Das Problem ist, du liest nicht in deiner eigenen Religion. Deswegen beschäftige dich erst einmal mit den Gesetzestexten von Allah subhanahu wa ta'ala und verinnerliche das. Allah azza wa jal, der Herr der sieben Himmel und der Erden, er offenbart im Koran al-Karim, dass man sich reinigen soll, bevor man sich zum Gebet aufstellt. Und dass man sich reinigen soll im Koran al-Karim, nachdem man sein Geschäft verrichtet hat. Das heißt, guck mal, was für eine Stellung die Reinheit im Islam annimmt. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, At-tuhuru shatru al-Iman. Die Reinigung ist die Hälfte des Iman. Aber wenn man sich von seiner Religion abwendet und das Gute nicht erkennt, dann natürlich ist man erniedrigt. Ja, dann schämt man sich vor seiner eigenen Religion und man sagt, andere sind fortgeschritten und geordnet und so weiter. Okay, wenn andere Leute geordnet sind und fortgeschritten sind, das mag sein, aber es ist eben in weltlichen Angelegenheiten. Und bei uns in unserer Religion, wenn der Imam, selbst wenn hinter ihm 1 Million oder 2 Millionen Menschen beten, wie in der heiligen Moschee in Mekka, aber auch nur sagen, Allahu Akbar, und alle Menschen sind still. Und keiner redet mehr. Ja? Versuch mal, eine Gruppe von 2 Millionen Menschen ruhig zu kriegen, auf eine andere Art und Weise. Oder der Imam sagt nur Istawu, Istawu, und dann machen sich alle Reihen gerade. Und wenn du von oben guckst im Fernsehen, durch die Kamera, du siehst die Reihen, sind alle gerade. Ja? Und deswegen, wenn es in anderen Völkern Ordnung gibt, in welchen Dingen, okay, gibt's. Und das ist auch eine Sache, nach der wir streben. Das soll ja nicht bedeuten, dass wir nicht auch nach Ordnung und weltlichen Dingen streben. Aber nur erkenne die Ni'ma, die Allah dir gegeben hat. Allah hat dir diese Ordnung in jenseitlichen Angelegenheiten, in religiösen Angelegenheiten gegeben. Und das ist ja viel wichtiger natürlich. Und wir versuchen nach Vollkommenheit zu streben. Er sagte, nicht auf einem Weg und auch nicht in einem nützlichen Schatten, und auch nicht unter einem Baum, der Früchte trägt. Warum hat er jetzt diese Sachen mit dem Baum erwähnt? Das sind doch auch ist das nicht das gleiche wie mit dem Schatten? Nein, ein Schatten kann sein durch andere Dinge. Und bei Bäumen, muss es nicht immer auch Schatten geben. Ja? Und deswegen, es geht hier darum, dass man dorthin gehen wird, um etwas zu holen, Früchte zu holen. Und dann würde man dadurch, verärgert werden, wenn man natürlich in Unreinheit reintritt. Aber auch ein anderer Grund, manche Gelehrte verbieten, solche Früchte zu essen, wenn der Baum sich ernährt hat, quasi von Unreinheiten, von Urin oder etwas ähnliches, was dort sich angesammelt hat, weil sich da auf solche Art und Weise eventuell Krankheiten verbreiten. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit.